Die schrecklich nette Familie stellt sich großen Herausforderungen. Ja, dein Vater hatte Blähungen. Peck, wir haben kein Klopapier mehr. Als sich Becky vor ihrem Göttergarten im Keller versteckt. Was ist mit dir? Hast du den Staubsauger gesehen? Sieht sie eine Maus, welche ein altes Trauma in ihr reaktiviert. Um seine Frau gegen alle Gefahren des Planeten, des Universums und auch vor einer Maus zu beschützen, beginnt El Huambo Bundy mit einem Guerillakrieg gegen den kleinen Naga. Doch schnell wird klar, dass er es hier nicht mit einem profanen Feind zu tun hat. Sie war in deinen Schuhen und hat überlebt? Das ist keine gewöhnliche Maus. Im folgenden Stellungskampf haut sich unser Held auf den einen Finger und klemmt sich den anderen ein, während die Maus den Kampf und Bark in eine Falle lockt und die Stromzufuhr kappt. Langsam gehen L für seinen Kleinkrieg die finanziellen Mittel aus. $680 Schaden verursacht von einer Maus. Er ist gezwungen, Steve als Verstärkung anzufordern und setzt nun auf biologische Kriegsführung. Doch er vergaßt lediglich seinen Verbündeten, während die Maus Barts Blitzkrieg Goldfisch außer Gefecht setzt und die Wasserzufuhr und die Kommunikationswege kappt. Als der Krieg schon fast verloren geglaubt, holt Al als letzte Hoffnung seine Schrotflinte und renkt sich noch die Schulter aus. Das Vieh tritt wie ein Muli! Doch durch einen glücklichen Schuss überschwemmt er den Keller und die Maus muss sich ergeben. Gerade als sie vor dem Exekutionskommando steht, verliebt sich Peggy in den schnuckligen Naga, der nun die im Krieg getöteten Haustiere ersetzen kann. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Liebe Kreativskeptiker, Segel immer straff halten und auf zum Horizont!